Weil es so etwas Schönes auf der Welt nicht noch einmal gibt. Mein entzückendes Fräulein, so viel ist mir schon klar. Eines Tages, mein Fräulein, sind wir beide ein Paar. Und sagt ihr Mund heut doch nein, fühlt ihr Herz doch schon Liebe. Es sehnt sich glücklich zu sein, sie gestehen's nur nicht ein. Mein entzückendes Fräulein, wer sie sieht, ist verliebt. Weil es so etwas Schönes nicht zum zweiten Mal gibt. Weil es so etwas Schönes nicht zum zweiten Mal gibt.